Goed, ik heb voor de deur geparkeerd. Direkt vor seiner Anwaltskanzlei im Süden von Amsterdam war noch ein Parkplatz frei. Da steht er nun. Unübersehbar, funkelnagelneu, groß und glänzend schwarz. Der neue Mercedes von Rechtsanwalt Gerald Ruthoff. S-Klasse versteht sich. Die getunte Sportvariante, tiefer gelegt, extra breite Reifen. Der 43-Jährige steht auf teure Autos. Schon als Kind, erzählt er. Ich war als Jungchen ein Fan von neuen Autos. Inzwischen kann ich es mir leisten, auch wenn ich in Kauf nehmen muss, von der Polizei 3 bis 4 Mal im Monat angehalten zu werden. Das kann nicht nur am Wagen liegen. Ich habe Kollegen, die ebenfalls teure Autos fahren. Denen passiert das nie. Die vergleichbare Autos rijden, nur dann staande gehouden. Aber die sind weiß. Gerald Ruthoff hingegen, ein hochgewachsener, schlanker Niederländer, hat Eltern, die aus Surinam stammen, der ehemaligen niederländischen Kolonie im Norden von Lateinamerika. Ruthoff ist in den Niederlanden geboren, aber in Surinam aufgewachsen. Mit 18 kehrte er in die Niederlande zurück und studierte Jura. En als u vraagt, ja, u heeft iets gelezen, hè, wat er gebeurd is. Dat was mijn vorige auto, een BMW 7-serie toen. Einmal musste ich sogar mit aufs Polizeirevier. Ich stand an der Ampel. Neben mir hielt ein Polizeiwagen. Ich merkte, wie die beiden Beamten mein Auto bewunderten. Dann fiel der Blick auf mich und sie stutzten. Oh je, dachte ich nur, es ist wieder soweit. Ich sah so in Richtung voran und dachte, oh je, es ist wieder soweit. Und inderdaad. Und tatsächlich, ich musste an den Straßenrand fahren. Aber dieses Mal wollten sie nicht nur meine Papiere sehen, sondern auch das Auto durchsuchen. Sie hielten mich für einen Drogendealer. Ich kenne die niederländischen Gesetze. Ich weiß, dass sie das nicht einfach so tun können. Ich habe es ihnen untersagt. Das Ende vom Lied war, dass sie Pfefferspray einsetzten, mir Handschellen anlegten und Verstärkung holten. Als ich auf dem Polizeirevier dann herausstellte, dass ich Anwalt bin, ließen sie mich wieder frei. Eine Erfahrung, die mir das overkommen ist. Mit einem kleinen Seufzer schließt Ruthoff seinen Mercedes ab und die Tür zu seiner Anwaltskanzlei auf. Yes. Niederländern mit surinamischer Familiengeschichte gehe es inzwischen aber vergleichsweise gut. Heute, 2016, sind es die niederländischen Marokkaner, die am meisten diskriminiert werden. Es geht eigentlich al Jahre in Golfbewegungen, was ihr gesehen habt in den Jahren 70. Es gehe in Wellenbewegungen, erklärt Ruthoff. In den 1970er Jahren seien die Molukker von der indonesischen Inselgruppe an der Reihe gewesen. In den 80ern die Surinamer und in den 90ern die Menschen von den niederländischen Antillen. Seit der Jahrtausendwende müssten die Marokkaner daran glauben. Die größte muslimische Bevölkerungsgruppe in den Niederlanden. Goed, welke bevolkingsgroep en welke bevolkingsgroep in Nederland heeft het grootste aantal moslims? De Marokkanen natuurlijk. Besonders auf dem Arbeitsmarkt haben sie es schwer, weiß der Amsterdamer Anwalt, der bereits einige von ihnen vertreten hat. Nicht umsonst experimentieren mehrere niederländische Gemeinden inzwischen mit anonymen Bewerbungen, um zu verhindern, dass jemand aufgrund seiner Herkunft und seines Namens von vornherein keine Chance hat. Dennoch hegen die Niederländer ihr Selbstbild als rassismusfreier Zufluchtsort, wo Toleranz schon seit dem 17. Jahrhundert ganz groß geschrieben wird. Sie gelten als weltoffene Nation, die Andersdenkenden, Andersglaubenden und Andersliebenden Schutz bietet. Wir mögen uns selbst korrigieren. Ich meine, als wir kijken toch naar. Höchste Zeit, dass wir unser Selbstbild korrigieren. Der sichtbare Rassismus hat zugenommen. Davor dürfen wir nicht länger die Augen verschließen. Das liegt am politischen Klima. Anstatt sich vorbildlich zu geben, vergiften Politiker bei uns die Gesellschaft von oben herab. Zum Beispiel verkünden sie, dass sie weniger Marokkaner im Land haben wollen. Vor 10 Jahren noch wäre das undenkbar gewesen. Ungekend, aber das kann tegenwoordig in Nederland. Ruthoff spielt auf Geert Wilders an, den hochblond gefärbten Rechtspopulisten und erklärten Feind von Europa und Islam. Glaubt man den aktuellen Umfragen, könnte seine Partei für die Freiheit, PVV, bei den nächsten Parlamentswahlen 2017 die größte Fraktion bilden. Im Herbst muss sich Wilders erneut vor Gericht verantworten, wegen Volksverhetzung und diskriminierender Äußerungen nach den Kommunalwahlen im März 2014. Dus ich frage an jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Alsjeblieft, geef een helder antwoord die onze partij. In einem vollbesetzten Saal hatte Wilders seine Anhänger gefragt, ob sie sich mehr oder weniger Marokkaner wünschten. Weniger, brüllte der Saal, worauf Wilders versprach, dann werde ich dafür sorgen. Die Kluft zwischen alten und neuen Niederländern ist dadurch noch größer geworden. Aufgetan hatte sie sich nach den Attentaten auf Pim Fortuyn und Theo van Gogh. Der rechtspopulistische Fortuyn hatte mit seiner öffentlichen Kritik an der Migrationspolitik ein Tabu gebrochen und den Islam als rückständige Kultur bezeichnet. 2002 wurde er von einem fanatischen Umweltschützer erschossen. 2 Jahre später wurde der islamkritische Regisseur Theo van Gogh von einem muslimischen Fundamentalisten auf offener Straße getötet. 2 Morde, die die alte Seefahrernation hinter den Deichen zutiefst verunsicherten. Die Folgen? Ein deutlicher Rechtsruck und Immigrations- und Integrationsgesetze, die zu den strengsten Europas gehören. Viele Migranten fühlen sich seitdem als Bürger zweiter Klasse. Darum haben wir Denk aufgerichtet. Es muss schnell. Und Menschen stunden um zu springen. Das muss ein Ende haben, fordert Tunahan Kusu, Spitzenkandidat der neuen Splitterpartei DENK, zu Deutsch DENK nach. Kusu hat sie zusammen mit Selçuk Öztürk, einem anderen niederländischen Abgeordneten, gegründet. Beide Männer hatten zuvor die Sozialdemokratische Partei der Arbeit im Streit verlassen. Voor Rechtvaardigkeit, voor Gelijkwaardigkeit und voor wederzijdse Akzeptatie. DENK will sich für Gerechtigkeit und Chancengleichheit einsetzen, gegen Rassismus und Diskriminierung. Die neue Partei will Brücken bauen und sieht sich als Gegenbewegung zu Geert Wilders PVV. Wir wollen die Rechtspopulisten bremsen, so Spitzenkandidat Kusu. Nou, waar het om gaat is dat in Nederland er sprake is van een verrichting, een verruwing en een verharding van de samenleving. In den Niederlanden hat der Aufstieg der PVV zu Verrohung und Verhärtung geführt. Themen wie Immigration oder Flüchtlingskrise werden einseitig negativ konnotiert. Dabei sind wir doch alle Niederländer, egal woher wir ursprünglich kommen. Die niederländische Staatsbürgerschaft verbindet uns als gemeinsame Identität. Deshalb wollen wir auch eine Partei für alle Niederländer sein. Für niederländische Niederländer, türkische, marokkanische und auch für ehemalige Bürger aus den Antillen oder aus Surinam. DENK will, dass jede Gemeinde ein Gastarbeiterdenkmal bekommt und die Migrationsgeschichte im Unterricht ein Pflichtfach wird. Die Partei weigert sich, den türkischen Genozid an den Armeniern im Ersten Weltkrieg 1915 anzuerkennen. Sie unterstützt nicht nur die AK-Partei des türkischen Präsidenten Erdogan, sondern auch Erdogans Regierungsstil und sein autoritäres Auftreten. Die Presse wird dämonisiert und als Teil des Establishments auf Abstand gehalten. Prominentestes Parteimitglied ist Silvana Simons, eine in Surinam geborene und in Holland aufgewachsene TV-Moderatorin, die das Gesicht der niederländischen Antirassismusbewegung geworden ist. Ihr Beitritt zu DENK sorgte für Schlagzeilen. Opvallend Nieuws, das ist es sicher. Silvana Simons geht die Politik in. Sie ist seit vandaag, seit vanmiddag eigentlich, ein neues Gesicht von der politischen Bewegung DENK. Auslöser für den Parteibeitritt waren für Simons die rassistischen Hassmails, die sie bekommt, seit sie sich dafür ausgesprochen hat, die Figur des Zwarte Piet beim Nikolausfest abzuschaffen. Die Debatte um den schwarzen Begleiter vom Nikolaus mit dicken Lippen, Kraushaar und goldenen Ohrringen spaltet die niederländische Gesellschaft seit Jahren. Für die einen ist er ein rassistisches Symbol, das nicht mehr in diese Zeit passt. Für die anderen eine Tradition, an der nicht gerüttelt werden darf. Man müsse TV-Star Simons umgehend mit dem Bananenboot nach Surinam zurückschicken, forderten ihre Gegner. Vor allem weiße Männer, Wähler von Geert Wilders. Heel veel rassistische Bagger, die mij sinds die Zeit elke Dag ten Deel valt. Ich habe ihn so satt, diesen rassistischen Schlamm, der täglich über mir ausgekippt wird. Und viele andere mit mir. Integrationsminister Lodewijk Asser hat die Beleidigungen und Bedrohungen aufs Schärfste verurteilt. Sogar die konservative Wochenzeitschrift Elsevier sah sich genötigt, ein Machtwort zu sprechen. Komm runter auf den Teppich, weißer Mann, forderte sie. Die Niederlande gehören nicht nur dir, sondern auch Silvana. Ja, ja, das sehe ich auch. Aber es geht natürlich noch lange nicht tief genug. Ein Anfang ist gemacht, freut sich Professorin Gloria Wecker von der Universität Utrecht. Die 66-jährige Anthropologin hat sich in ihrem jüngsten Buch mit dem Rassismus in den Niederlanden auseinandergesetzt. White Innocence heißt es, weiße Unschuld. Het hebben van een koloniaal rijk gedurende 400 jaar, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. 400 Jahre koloniale Geschichte lassen eine Gesellschaft nicht unberührt. Das hat Einfluss auf Sprache und Kultur, auf unser Selbstbild und wie wir die anderen sehen. Wir Niederländer haben uns weisgemacht, dass diese 400 Jahre spurlos an uns vorbeigegangen sind. Wir waschen unsere Hände in Unschuld. Wir sind jenes kleine Land, das immer auf der guten Seite steht, in nationalen und internationalen Konflikten. Wir sind farbenblind und antirassistisch. Wir sind unschuldig. Dabei stimmt das gar nicht. Das klappt nicht, da klappt nichts von. In ihrem Buch führt Gloria Wecker viele Beispiele für Alltagsrassismus auf, wie er im Fernsehen vorkommt, im Geschäftsleben, an Schulen und Universitäten. Auch eigene Erfahrungen hat sie mitverarbeitet. Denn die Amsterdamer Wissenschaftlerin ist keine Weiße. Sie wurde in der surinamischen Hauptstadt Paramaribo geboren. Und da komme ich in eine Kammer. Und da stehen allerlei Menschen. Einmal begrüßte ich vor einer Sitzung einen mir unbekannten Kollegen und streckte ihm meine Hand aus. Doch der wusste nichts Besseres, als mir seinen Mantel zu reichen. Eine farbige Frau konnte in seinen Augen nur eine dienende Funktion haben und sich um die Garderobe oder den Kaffee kümmern. Nie wäre es ihm in den Sinn gekommen, dass ich ihm ebenbürtig oder gar überlegen sein könnte. Dass der Unfrieden der Migranten zur Gründung von DENK geführt hat, findet sie nicht weiter verwunderlich. Viele Parteistandpunkte hält die Anthropologin zwar für bedenklich, aber, so prophezeit sie, DENK könnte groß werden. DENK soll best wel eens heel groot kunnen worden. Ja, want... Eine Vorstellung, die Tönis den Hertog schlaflose Nächte bereitet. Der 33-Jährige wohnt mit Frau und zwei kleinen Kindern in einem schmucken Backsteinhäuschen am Stadtrand von Montfort, mitten in den Poldern bei Utrecht. Nou, kijk, hier woon ik. Huize Hertog staat erop, dat is ook tevens mijn achternaam. Er konnte es sich kaufen, denn als selbstständiger Polier auf dem Bau verdient er ganz gut. We zijn er hartstikke blij mee dat we hier rustig in vrijstand wonen. Het heißt immer, PVV-Wähler seien sozial schwach und würden mit Zigarette und dickem Bauch und 10 Bierkästen in ihrer Wohnung den ganzen Tag vor der Glotze hängen. Dabei bin ich der beste Beweis dafür, dass das nicht stimmt. En dat is niet het geval. Die Familie lebt in einer Postkartenidylle mit Deichen, Kühen und Windmühlen. Niederländischer geht es nicht. Und das soll auch so bleiben. Tönis den Hertog ist sich ganz sicher, wie der nächste Ministerpräsident der Niederlande nach den Wahlen 2017 heißen wird. Geert Wilders, absolut. Und da bin ich hartstikke blij mee. Ja, das ist der Beginn von der Er wird dafür sorgen, dass ich mir um die Zukunft meiner Kinder keine Sorgen mehr machen muss. Die Muslime wollen unsere Gesellschaft verändern. Es gibt zu viele. Die Denkpartei muss umgehend verboten werden, damit sie nicht wachsen kann wie ein islamistisches Geschwür, damit sie nicht den Anfang vom Ende der Niederlande einläutet. Absolut kein Platz für eine islamistische Partei. Und das ist das Beginn von dem Ende. Den Hertog wählt PVV, seit die Partei 2006 gegründet wurde. Dass Wilders sich vor Gericht verantworten muss, findet er unbegreiflich. Nur weil man es wage, Kritik zu äußern, sei man doch nicht gleich rassistisch. Rund 50 Kilometer weiter westlich, in einem Vorort von Den Haag, erhebt sich Hadel Al-Habubi von ihrem Platz an der Kasse, um eine Kaffeepause einzulegen. Die 25-Jährige trägt als einzige Kassiererin in diesem Supermarkt ein Kopftuch. Ich sehe vaak mensen die gaan graag bij andere collega dan bij mij. Manche Kunden meiden mich deshalb und gehen zu einer anderen Kasse. Einmal wollte eine Frau wissen, woher ich komme. Aus dem Irak, habe ich gesagt. Daraufhin meinte sie, wenn sie im Irak wohnte, würde man von ihr auch erwarten, dass sie fließend Arabisch spreche. Ich sollte schleunigst mein Niederländisch verbessern. Hadel stammt aus einer schiitischen Familie in Bagdad und musste vor 8 Jahren mit Eltern und Geschwistern flüchten. Von Holland hatte sie zuvor nie gehört. Dass dieses Land als weltoffen und tolerant gilt, verwundert sie. Nein, das helemaal niet. Misschien mit meinem Kleding oder Kopftuch wird echt nachgekeken. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wegen meines Kopftuches musste ich mich auf der Straße sogar schon anspucken lassen. Es gibt jetzt zwar diese neue Partei, DENK, aber das wird nicht von langer Dauer sein. Menschen aus anderen Kulturen wird das Leben hier schwer gemacht, bis sie die Motivation verlieren. Ihr seht keine Motivation. Gerald Ruthoff, der Rechtsanwalt aus Amsterdam, ist da optimistischer. Er findet es gut, dass die neuen Niederländer endlich eine Stimme bekommen und ihr Unmut kanalisiert werden kann. Zeker, ik bedoel, je zou denken, nu zie ik denk als een soort... Vorerst sehe ich denk als Schwarze. Als muslimische PVV, die sich noch beweisen muss. Sie darf keinesfalls weiter polarisieren. Sie sollte eine echte Allround-Partei für alle werden. Erst dann hätte sie einen Mehrwert.